B4 1 Ich bin Verkäuferin. Verkäuferin. 2 Mein Bruder ist Taxifahrer. Taxifahrer. 3 Meine Schwester ist Ärztin. Ärztin. 4 Ich bin Hausfrau. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter Lehrerin. Hausfrau, Lehrer, Lehrerin. 5 Mein Mann ist arbeitslos. Ich bin Kellnerin. Arbeitslos, Kellnerin.